Ich hab keine Lust mehr irgendwie Gedanken zu machen über traurige Sachen, denn ich will wieder lachen, nie wieder erwachen aus dem Traum, denn es krachen die Gefühle, die das Glück in mir wie Feuer entfachen. Ich muss Energie tanken, der Poesie danken, dass sie in mir tief schwanken und dass wir sie tranken. Ein Schluck von der Freiheit, dass ewig schreien bleibt, nichts wie es scheint wird zum Glas voller Geilheit. Genieß die Freizeit, denn so weit reicht mein Horizont, der erweitert sich zeitgleich mit meinem Lifestyle. Ich komm leicht rein und chillaxe mit ausgefüllter Reinheit, dass ich solche Rhymes schreibe bis Zufriedenheit, die ganz tief in mir treibt. Pech ist die Vergangenheit, ich hab nie keine Zeit. Ich flieg über Feind oder Freund vorbei, denn heut bin ich frei. Komm mit dem Jetzt, zeigen wir uns selbst, wie diese Schöne noch im Existenzbereich liegt. Denn Schmerz gibt es nie, kein Kampf unterdrückt, beherzt die Magie am Strand des Glücks. Komm mit dem Jetzt, zeigen wir uns selbst, wie diese Schöne noch im Existenzbereich liegt. Denn Schmerz gibt es nie, kein Kampf unterdrückt, beherzt die Magie am Strand des Glücks. Kennst du das Gefühl, wenn du so richtig verliebt bist? Jeder der Gedankengänge wirkt doch so friedlich, genauso friedlich wie an einem Ort, wo ich mit dir gerne wäre. Wir beide einfach vor, das ist wie ein Sommertraum. Es kommt mit der Sonne raus, denn es donnert kaum und es gleicht die Wonne aus. Aber ich komme raus aus dem Alltagsstress. Ich folge aus Überzeugung, all das steckt in dem Sein oder Nichtsein. Das ist die Frage, keine Laster, die ich trage, denn ich zeichne mir eine Karte. Dort, wo der Ort steht, setz ich da mein Ziel. Weder Nord noch die Südsee trifft die Fantasie. Ich hab viel gesagt, doch zu wenig getan. Das ändert sich ganz schnell. Ich tue, was ich plan, einfach Sorgen oder Stress frei. Es geschieht in Echtzeit. Wenn sich Pech zeigt, gehe ich mir Glück vorbei. Komm mit dem Jetzt, zeigen wir uns selbst, wie diese Schöne noch im Existenzbereich liegt. Denn Schmerz gibt es nie, kein Kampf unterdrückt, beherzt die Magie am Strand des Glücks. Komm mit dem Jetzt, zeigen wir uns selbst, wie diese Schöne noch im Existenzbereich liegt. Denn Schmerz gibt es nie, kein Kampf unterdrückt, beherzt die Magie am Strand des Glücks.